Diejenigen, die gegen die Freiwilligen unter den Gläubigen wegen der Almosen verhöhnen und auch gegen diejenigen, die nichts als ihre Mühe, als Leistung zu erbringen finden und dann über sie spotten. Allah spottet über sie und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben.